So, ist euch gefallen? Sagen wir mal ja! Ja! Wollt ihr noch mehr? Ja! Oder? Nochmal ein bisschen. Ich habe noch nicht so gut gehört. Okay.